Es ist der Schwule aus der neuen Schule. Ich fühle mich pudelwohl. Yeah. Otzen fängt sich eine Kugel. Hurensohn bleibt Hurensohn. Rapper sagen noch Homo, aber lutschen mir den Schwanz. Und danach putzen sie die ganze Hand. Küssen meine Hand. Hey, Nummer 3, nur echte Gangster haben Twitter. Gangster posaunen keinen Scheiß in die Welt, so wie Hitler. Deutsche Rapper haben gar nichts drauf, wie ne Margarita. Mein Sound, der ist laut, als wäre es Gewitter. Yeah, ich bin Deutschraps Revolution, Martin Luther. Yeah, ich bin gay, ich bin juicy, ich bin fame, ich hab Groupies. Yeah, alles läuft so weit, mein Wohlstand, sieh mein Gucci Bauch. Max B, pumpt den Sound im Knast und Gucci auch, yeah. Ich frag die Leute da draußen bei mir jede Show. Egal wo ich bin, habe Papers und Dope, man. Oh shit, mein Whip so nice, oh my god. Ich reduzier dich auf Millimeter bei Nacht. Wer ist so fit wie ich? Wer ist mein Feind? Ich bin der dich fickt, wenn die Sonne auch scheint. Du kannst schreien, so laut du kannst. Ich geb dir einen Kuss. Du bleibst doch nur ein Rapper ohne Würde, der mir eine lutscht. Yeah. Wer ist so fit wie ich? Wer ist mein Feind? Ich bin der dich fickt, wenn die Sonne auch scheint. Du kannst schreien, so laut du kannst. Ich geb dir einen Kuss. Du bleibst doch nur ein Rapper ohne Würde, der mir einen lutscht, yeah. Einen lutscht, yeah.